Manchmal staunte sie, was für grässliche Dinge ihr in den Sinn kamen. Und sie musste weiter lächeln, sich immer wieder sagen hören, dass sie glücklich war, so tun, als wäre sie es wirklich, alle belassen in diesem Glauben. Freilich empfand sie auch Ekel vor der Heuchelei. Sie kam in Versuchung, mit Leon zu fliehen, irgendwohin, weit weg, um ein neues Leben zu erproben. Doch augenblicklich gähnte in ihrer Seele ein verschwommener Abgrund, gefüllt mit Finsternis. »Außerdem liebt er mich nicht mehr«, dachte sie. »Was soll aus mir werden? Von wem Hilfe erwarten? Von wem Trost? Von wem Linderung?« Völlig zerschlagen hockte sie da, nach Atem ringend, starr, leise schluchzend, mit herabrollenden Tränen. »Warum sagen Sie nichts zu Monsieur?« fragte ihre Dienerin, wenn sie während solcher Anfälle hereintrat. »Es sind die Nerven«, erwiderte Emma. »Erzähl nichts, du bereitest ihm nur Kummer.« »Ach ja«, meinte Felicité, »Ihnen geht es genau wie der Guérin, der Tochter vom Vater Guérin, einem Fischer in Le Pollet. Ich kannte sie in Dieppe, bevor ich zu Ihnen gekommen bin. Sie war so traurig, wenn sie auf der Schwelle vor ihrem Haus stand, sah es aus, als wäre ein Leichentuch aufgespannt vor der Tür. Ihre Krankheit, so scheint's, war eine Art Nebel, den sie im Kopf hatte, und die Ärzte konnten dagegen nichts tun, der Pfarrer genauso wenig. Wenn es sie allzu heftig überkam, lief sie allein hinunter ans Meer, und der Zollwächter auf seinem Rundgang fand sie oft bäuchlings hingestreckt, weinend im Kies. Dann, nach ihrer Hochzeit, hat sich's verloren, sagt man. Aber bei mir, entgegnete Emma, hat es nach der Hochzeit erst angefangen. Eines Abends, als sie am offenstehenden Fenster saß und eine Weile dem Kirchdiener Lestiboudois zugeschaut hatte, der die Buchsbäume schnitt, hörte sie plötzlich das Läuten zum Angelus. Es war Anfang April, wenn die Primeln blühen. Ein lauer Wind streicht über die umgegrabenen Beete und die Gärten scheinen sich herauszuputzen wie Frauen für die sommerlichen Feste. Durch die Eisenstäbe der Laube und jenseits davon ringsumher sah man den Fluss auf der Wiese, wo er ein geschlängeltes Band ins Gras zeichnete. Der Abenddunst zog durch die blattlosen Pappeln, ließ ihre Umrisse verschwimmen in einem Veilchenblau, das blasser war und durchscheinender als ein in ihrem Geäst verfangener, hauchzarter Flor. In der Ferne trottete Vieh, man hörte weder Schritte noch Muhen, und die Glocke, die immer noch läutete, verbreitete in der Luft ihre friedliche Klage. Bei diesem hartnäckigen Bimmeln irrten die Gedanken der jungen Frau zu ihren alten Erinnerungen an Jugend und Internat. Die hohen Kerzenleuchter kamen ihr in den Sinn, die auf dem Altar die blumengefüllten Vasen überragten und den Tabernakel mit seinen Säulchen. Gern wäre sie, ganz wie einst, mit der langen Reihe der weißen Schleier verschmolzen, aus der hier und da die steifen Kapuzen der über ihre Betschemel gebeugten Nonnen schwarz herausstachen. Sonntags in der Messe, wenn sie den Kopf hob, erblickte sie das sanfte Gesicht der Jungfrau Maria zwischen den bläulichen Schwaden aufsteigenden Weihrauchs. Da wurde sie auf einmal von Rührung ergriffen. Sie fühlte sich weich und verlassen, wie eine Vogelfeder, die umherwirbelt im Sturm. Und ohne dass es in ihr Bewusstsein drang, lenkte sie ihre Schritte zur Kirche, bereit zu jeder Art von Andachtsübung, wenn sie nur ihre Seele darin versenken konnte und die ganze Existenz verschwand. Auf dem Platz begegnete sie Lestiboudois, der schon zurückkam. Um sich den Tag nicht zu verkürzen, unterbrach er seine Arbeit lieber und nahm sie hinterher wieder auf, so dass er zum Angelus bimmelte, wenn es ihm gerade passte. Außerdem gemahnte das frühe Läuten die Kinder, dass es Zeit war für die Katechismusstunde. Einige, die schon da waren, spielten mit ihren Murmeln auf den Steinplatten des Friedhofs, Andere saßen rittlings auf der Mauer, schwangen die Beine und köpften mit ihren Holzpantinen die hohen Brennnesseln, die zwischen der kleinen Umfriedung und den letzten Gräbern wuchsen. Das war der einzige grüne Fleck. Überall sonst war nur Stein, immerzu bedeckt mit einer feinen Staubschicht, dem Sakristeibesen zum Trotz. Die Kinder in Schlappen flitzten umher, wie auf einem für sie gelegten Parkett, und ihre Stimmen gellten durch das Gedröhn der Glocke. Es wurde schwächer beim Auspendeln des dicken Seils, das vom Glockenturm aus großer Höhe herabfiel und mit seinem Ende über den Boden schleifte. Schwalben schossen vorüber mit kurzem Schrei, durchschnitten die Luft in messerscharfem Flug und verschwanden rasch wieder in ihre gelben Nester unter die Ziegel der Dachtraufe. Ganz hinten in der Kirche brannte ein Lämpchen, das heißt, der Docht eines ewigen Lichts in einem hängenden Glas. Sein Schimmer wirkte aus der Ferne wie ein weißlicher Fleck, zitternd auf dem Öl. Ein langer Sonnenstrahl fiel durch das ganze Mittelschiff und machte die Seitenschiffe und Winkel noch dunkler. »Wo ist der Pfarrer?« fragte Madame Bovary einen kleinen Jungen, der zum Spaß an dem Drehkreuz in seinem ausgeleierten Loch rüttelte. »Der kommt gleich«, antwortete er. Tatsächlich knarrte die Pfarrhaustür. Abbé Bournisien erschien. Die Kinder stoben Hals über Kopf in die Kirche. »Diese Schlingel«, brummte der Geistliche, »immer dasselbe.« Und während er einen zerfledderten Katechismus aufhob, gegen den er mit dem Fuß gestoßen war, »keine Achtung vor nichts!« Doch so wie er Madame Bovary gewahrte, »Verzeihen Sie«, sagte er, »ich habe Sie nicht gleich erkannt.« Er stopfte den Katechismus in seine Tasche und blieb stehen. Immerzu wippte er dabei zwischen zwei Fingern den schweren Schlüssel zur Sakristei. Das Licht der untergehenden Sonne, das ihm mitten ins Gesicht fiel, bleichte das Lasting seiner Soutane. Sie glänzte an den Ellbogen, franzte unten am Saum. Flecken von Fett und Tabak liefen auf seiner breiten Brust neben der Reihe kleiner Knöpfe einher und vermehrten sich, je weiter sie sich von seinem Bäffchen entfernten, auf dem die wulstigen Falten seiner roten Haut ruhten. Sie war übersät mit gelben Punkten, die in den dicken Borsten des grauen Barts verschwanden. Er hatte eben erst gegessen und atmete geräuschvoll. »Wie ist das werte Befinden?« fügte er hinzu. »Schlecht«, antwortete Emma. »Ich leide.« »Ja, ja, ich auch«, erwiderte der Geistliche. »Die ersten warmen Tage, nicht wahr, machen erstaunlich müde. Aber so ist das nun mal. Wir sind auf der Welt, um zu leiden, wie der heilige Paulus sagt. Und was meint Monsieur Bovary?« »Der«, seufzte sie mit wegwerfender Geste. »Wie?« entgegnete der gute Mann ganz erstaunt. »Verordnet er Ihnen denn nichts?« »Ach«, sagte Emma, »irdische Mittel können mir nicht helfen.« Der Pfarrer jedoch schaute von Zeit zu Zeit in die Kirche, wo die Kinder knieten, sich gegenseitig mit den Schultern schubsten und wie Dominosteine übereinander purzelten. »Ich würde gern wissen«, fuhr sie fort. »Na, warte, Riboudet, warte«, schrie der Geistliche mit zorniger Stimme, »dir werde ich die Ohren langziehen, du Lausebengel.« Dann zu Emma gewandt, »das ist der Sohn vom Zimmermann Boudet. Seine Eltern leben in guten Verhältnissen und lassen ihm alles durchgehen. Dabei würde er schnell lernen, wenn er nur wollte, er hat nämlich Köpfchen. Und ich nenne ihn manchmal zum Scherz Riboudet, wie die Anhöhe auf dem Weg nach Marom. Und ich sage sogar Moriboudet, oh, Moriboudet. Neulich habe ich diesen Scherz seiner Exzellenz erzählt und er hat gelacht. Er hat zu lachen geruht. Und wie geht es, Monsieur Bovary?« Sie schien nichts zu hören. Er redete weiter. »Gewiss immer viel beschäftigt, denn wir sind ganz bestimmt, er und ich, in der Gemeinde die zwei Menschen, die am meisten zu tun haben. Doch er ist der Arzt für den Leib«, fügte er mit plumpem Gelächter hinzu, »und ich bin der für die Seele.« Sie heftete auf den Priester einen flehenden Blick. »Ja«, sagte sie, »Sie lindern alle Not.« Oh je, davon kann ich ein Lied singen, Madame Bovary. Erst heute früh musste ich ins Bad d'Yonville wegen einer Kuh, die aufgebläht war. Sie glaubten, es sei Hexerei. Alle ihre Kühe, ich weiß nicht warum. Entschuldigung. Longmar und Boudet, verflixt und zugenäht, wollt ihr wohl aufhören? Und mit einem Satz stürmte er in die Kirche. Die Kinder drängten sich jetzt um das große Pult, kletterten auf den Schemel des Kantors, öffneten das Missale. Andere wiederum schlichen auf leisen Sohlen bis hinein in den Beichtstuhl. Plötzlich jedoch ließ der Pfarrer Ohrfeigen hageln. Er packte sie an den Rockkragen, hob sie in die Luft und setzte sie mit beiden Knien zurück auf den Steinboden des Chors, kraftvoll, als wollte er sie einpflanzen. »Ja«, sagte er, als er wieder neben Emma stand und sein großes baumwollenes Taschentuch entfaltete, indem er sich einen Zipfel zwischen die Zähne klemmte, »die Landwirte können einem wirklich leid tun.« »Andere auch«, erwiderte sie. »Zweifellos, die Arbeiter in den Städten zum Beispiel.« »An die habe ich nicht...« »Entschuldigen Sie, aber ich habe Mütter gekannt.« Sittsame Frauen, glauben Sie mir, wahre Heilige, und die hatten nicht einmal Brot. Aber die, entgegnete Emma, und ihre Mundwinkel zuckten beim Sprechen, die Pfarrer, die Brot haben und kein Feuer im Winter, sagte der Priester. Ach, wen kümmert's? Was, wen kümmert's? Mir scheint, wenn man gut warm hat, gut zu essen, denn schließlich, mein Gott, stöhnte sie. »Ist Ihnen unwohl?« fragte er und kam mit besorgter Miene näher. »Die Verdauung wahrscheinlich. Sie müssen nach Hause gehen, Madame Bovary, ein wenig Tee trinken. Das wird Sie kräftigen. Oder ein Glas frisches Wasser mit Zucker.« »Warum?« Und sie wirkte wie jemand, der aus einem Traum erwacht. »Sie fuhren sich mit der Hand über die Stirn. Ich glaubte, Ihnen sei schwindlig.« Dann sich besinnend, »aber Sie fragten mich etwas. Was war's denn gleich? Ich weiß es nicht mehr.« »Ich? Nichts. Nichts«, wiederholte Emma. Und ihr umherschweifender Blick senkte sich langsam auf den Greis in der Soutane. Sie musterten einander, Auge in Auge, wortlos. »Nun, denn, Madame Bovary«, sagte er schließlich, »Sie werden verzeihen, aber die Pflicht ruft, Sie wissen ja. Ich muss meine Racke abfertigen. Die Erstkommunion ist nicht mehr weit. Es wird auch diesmal wieder knapp, fürchte ich. Drum behalte ich Sie ab Himmelfahrt recta jeden Mittwoch eine Stunde länger da. Die armen Kinder, man kann sie gar nicht früh genug auf die Wege des Herrn geleiten, wie er uns selbst befohlen hat, durch den Mund seines göttlichen Sohnes. Gute Besserung, Madame, meine Empfehlungen an den Herrn Gemahl.« Und er trat in die Kirche, beugte aber zuvor auf der Schwelle das Knie. Emma sah ihn zwischen den beiden Bankreihen verschwinden, mit schwerem Schritt, den Kopf leicht zur Schulter geneigt und die halb geöffneten Hände nach außen. Dann drehte sie sich auf dem Absatz mit einem Ruck wie eine Statue um ihre Achse und machte sich auf den Weg nach Haus. Aber die dröhnende Stimme des Pfarrers, die hellen Stimmen der Kinder drangen ihr noch ans Ohr und hallten in ihrem Rücken. »Bist du ein Christ?« »Ja, ich bin ein Christ.« »Was ist ein Christ?« »Einer, der getauft ist, getauft ist, getauft ist.« Sie stieg die Treppenstufen hinan und musste sich am Geländer festhalten. In ihrem Zimmer sank sie in den Lehnstuhl. Das weißliche Hell der Fensterscheiben schwand langsam, wogend. Die Möbel an ihrem Platz schienen noch regloser und verloren sich im Dunkel wie in einem finsteren Ozean. Der Kamin war erloschen. Die Pendeluhr schlug immer weiter, und Emma wunderte sich über diese Ruhe der Dinge, wo in ihr solcher Aufruhr tobte. Doch zwischen Fenster und Nähtisch tapste die kleine Berthe in ihren gestrickten Stiefelchen umher und versuchte, sich ihrer Mutter zu nähern, denn sie wollte die Enden ihrer Schürzenbänder haschen. »Lass mich«, sagte diese und schob sie mit der Hand fort. Das kleine Mädchen drückte sich bald wieder gegen ihre Knie. Die Arme aufgestützt, blickte es mit seinen runden blauen Augen zu ihr empor, während ein glasiger Speichelfaden von seinen Lippen auf die seidene Schürze rann. »Lass mich«, wiederholte die junge Frau verärgert. Ihr Gesicht erschreckte das Kind und es begann zu kreischen. »So lass mich doch«, rief sie und stieß es mit dem Ellbogen weg. Bert stürzte neben die Kommode gegen die Messingrosette. Sie schnitt sich die Wange auf, Blut floss. Madame Bovary eilte hin, um sie hochzuheben, riss die Klingelschnur ab, schrie aus Leibeskräften nach der Magd und wollte sich schon verwünschen, als Charles auftauchte. Es war Abendessenszeit, er kam nach Hause. »Schau nur, lieber Freund«, sagte Emma mit sanfter Stimme, »die Kleine hat sich am Boden verletzt beim Spielen.« Charles beruhigte sie, die Sache war nicht schlimm, und er holte rasch ein Saftpflaster. Madame Bovary ging nicht hinunter in die Stube, sie wollte allein bleiben und ihr Kind hüten. Und während sie es im Schlaf so betrachtete, verflog allmählich der letzte Rest von Aufregung, und sie empfand sich selbst als viel zu töricht und viel zu gutmütig, weil sie in Angst geraten war wegen nichts und wieder nichts. Bert schluchzte nicht mehr. Ihr Atem hob jetzt fast unmerklich die Baumwolldecke. Dicke Tränen hingen im Winkel ihrer halbgeschlossenen Lider, die zwischen den Wimpern zwei blasse, tiefliegende Augen erkennen ließen. Der Verband, der auf ihrer Wange klebte, verzog die gespannte Haut. »Seltsam«, dachte Emma, »warum ist das Kind nur so hässlich?« Als Charles nachts um 11 aus der Apotheke kam, wohin er nach dem Essen das übrig gebliebene Saftpflaster gebracht hatte, stand seine Frau neben der Wiege. »Ich versichere dir, das ist nur eine Lappalie«, sagte er und küsste sie auf die Stirn. »Mach dir keine Sorgen, armer Liebling, du wirst uns noch krank.« Er war lange bei dem Pharmazeuten geblieben. Obwohl er nicht sehr erschüttert gewirkt hatte, war Monsieur Homais doch bemüht gewesen, ihn zu stärken, seine Stimmung zu heben. Und so hatte man von den unterschiedlichsten Gefahren gesprochen, die Kindern drohten, und vom Leichtsinn der Dienstboten. Madame Homais konnte ein Lied davon singen, denn sie hatte auf der Brust noch die Narben einer Schüssel voll Glut, die eine Köchin ihr in den Kittel gekippt hatte. Darum trafen diese guten Eltern auch unzählige Vorsichtsmaßregeln. Die Messer waren niemals geschliffen, die Wohnräume niemals gebohnert, vor den Fenstern waren Eisengitter und an den Rahmen solide Querhölzer. Die kleinen Homais taten trotz aller Freiheit keinen Schritt ohne Aufpasser im Rücken. Bei der kleinsten Erkältung traktierte ihr Vater sie mit Hustensaft, und bis über das vierte Lebensjahr hinaus mussten alle erbarmungslos wattierte Fallhüte tragen. Das war offen gestanden eine Schrulle von Madame Homais. Ihr Gatte grämte sich insgeheim darüber, denn er fürchtete die möglichen Folgen eines solchen Drucks auf die Verstandesorgane. Und er ließ sich mitunter zu den Worten hinreißen: »Willst du denn einen Karaiben aus ihnen machen oder gar Botokuden?« Charles hatte schon ein paar Mal versucht, das Gespräch zu unterbrechen. »Ich hätte gern mit ihnen geredet«, flüsterte er leise in das Ohr des Kanzlisten, der sich anschickte, vor ihm die Treppe hinabzusteigen. »Ahnt er irgendetwas?« fragte sich Leon. Er bekam Herzklopfen und verlor sich in Mutmaßungen. Als Charles die Tür endlich hinter sich zugezogen hatte, bat er ihn, persönlich in Rouen nachzufragen, wie teuer eine schöne Daguerreotypie sein mochte. Es handle sich um eine liebevolle Überraschung, die er seiner Frau zu bereiten gedenke. Eine delikate Aufmerksamkeit, sein Porträt in schwarzem Frack. Zuvor jedoch wollte er wissen, woran er war. Diese Erkundigungen würden Monsieur Leon nicht weiter lästig fallen. Er fuhr sowieso fast jede Woche in die Stadt. Wozu? Homais witterte irgendeine Junggesellengeschichte, eine Affäre. Doch er irrte sich, Leon hatte keinerlei Liebschaft, er war trauriger denn je, und Madame Lefrançois merkte es ganz genau, weil er jetzt so viel vom Essen auf seinem Teller liegen ließ. Um Näheres zu erfahren, fragte sie den Steuereinnehmer. Binet antwortete barsch, er werde nicht von der Polizei bezahlt. Sein Tischgenosse erschien ihm freilich sehr eigen, denn oft lehnte sich Léon auf seinem Stuhl zurück, breitete die Arme aus und klagte nebulös über das Leben. »Sie müssen sich mehr Zerstreuungen suchen«, sagte der Steuereinnehmer. »Und welche?« »An Ihrer Stelle würde ich mir eine Drechselbank anschaffen.« »Ich kann aber nicht drechseln«, erwiderte der Kanzlist. »Ach ja, richtig«, meinte der andere und rieb sich die Kinnlade mit einem Ausdruck von Verachtung und Zufriedenheit. Léon war es müde, erfolglos zu lieben. Mit der Zeit verspürte er auch jene Niedergeschlagenheit, die hervorgerufen wird vom Einerlei des immergleichen Lebens, wenn kein Ziel ihm eine Richtung gibt und keine Hoffnung einen Halt. Er hatte Yonville und seine Bewohner derart satt, dass er den Anblick gewisser Leute, gewisser Häuser nicht mehr ausstehen konnte. Und der Apotheker, so gut der Mann auch sein mochte, wurde ihm vollkommen unerträglich. Die Aussicht auf neue Lebensumstände schreckte ihn jedoch ebenso sehr, wie sie ihn verlockte. Diese Furcht wandelte sich schnell in Ungeduld, und Paris rief aus der Ferne mit dem Getöse seiner Maskenbälle und dem Lachen seiner Grisetten. Da er sein Jurastudium nun einmal dort abschließen sollte, warum ging er dann nicht gleich? Wer hinderte ihn? Und er begann gedanklich Vorbereitungen zu treffen. Er plante im Voraus seine Beschäftigungen. Er möblierte im Kopf eine Wohnung. Er würde ein Künstlerleben führen. Er würde Gitarrenunterricht nehmen. Er würde einen Hausmantel haben, eine Baskenmütze, Pantoffeln aus blauem Samt. Und er bewunderte schon jetzt auf seinem Kamin zwei gekreuzte Florette, darüber ein Totenkopf und die Gitarre. Schwierig war es nur, die Zustimmung seiner Mutter zu erhalten, obwohl nichts vernünftiger schien. Sein Chef riet ihm sogar, sich eine andere Kanzlei anzuschauen, wo er noch dazulernen könne. Also fasste Léon einen halben Entschluss und suchte nach irgendeiner Stelle als zweiter Kanzlist in Rouen, fand keine und schrieb seiner Mutter schließlich einen langen, ausführlichen Brief, in dem er die Gründe darlegte, warum er sofort umziehen müsse nach Paris. Sie stimmte zu. Er beeilte sich nicht. Jeden Tag, einen ganzen Monat hindurch, beförderte Hivert für ihn Truhen, Koffer, Pakete von Yonville nach Rouen, von Rouen nach Yonville. Und als Léon seine Garderobe aufgefrischt, seine drei Lehnstühle neu gepolstert, einen Stapel Seidentücher gekauft, kurzum mehr Vorbereitungen getroffen hatte als für eine Reise um die Welt, verschob er seinen Aufbruch von Woche zu Woche, bis ein zweiter Brief seiner Mutter eintraf, der zur Eile drängte. Schließlich erwarte ihn vor den Ferien ja noch seine Prüfung.